1. Als Jesus den Tempel verließ, bemerkt einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sei doch, welch beeindruckend Stein und Bauch das sind. 2. Jesus erwidert ihm, du siehst dies gewaltigen Bauch. Wahrlich, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerstört wird. 3. Als später auf dem Olberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas unterweier Augen, vor, sage uns, wann dies geschehen wird und welch Zeichen die Erfüllung all dieser Dinge ankündigt. 5. Jesus begann daraufhin zu ihnen zu sprechen, achtet darauf, dass euch niemand irreführt. 6. Den will werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin es, wodurch sie zahlreich Menschen in die Irre führen werden. 7. Wenn jedoch von Kriegen und Kriegsgerüchten hört, lasst euch nicht beunruhigen, denn dies muss geschehen, doch es ist noch nicht das Ende. 8. Den Volker werden sich gegen Volker erheben und Königreich gegen Königreich, es wird Erdbeben und Verschieden in Orten und Hungersnot geben. Dies als ist lediglich der Beginn der Geburtswehen. 9. Nehmt euch selbst in Acht, den man wird euch gericht ausliefern und erwerdet in den Synagogen geschlagen werden. Zudem wordet meintwegen vor Statthalter und Könige gestellt, im ihnen zunis absuligen. 10. Zuvor muss jedoch das Evangelium allen Volken verkündet werden. 11. Wenn man euch zur Auslieferung abfährt, macht euch kein Sorgen, was reden sollt. Sprecht stattdessen das, was euch in jener Stund eingegeben wird, denn nicht aside ist, die sprechen, sondern der Heilige Geist. 12. Ein Bruder wird den anderen Bruder dem Tod ausliefern, und ein Vater sein Kind. Kinder werden sich gegen ihre Eltern erheben und sie toten lassen. 13. Erwerdet von allen Menschen wegen meines Namens gehasst werden. Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. 14. Wenn jedoch den Graal der Verwüstung an einem Ort seht, wo nicht sein darf, der Lesser Moge dies beachten, dann sollen die Bewohner Judas in die Berge fliehen. 15. Wer sich auf dem Dach befindet, soll nicht hinabsteigen oder sein Haus betreten, etwas zu holen. 16. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, seinen Mantel zu holen. 17. Wehe aber den schwangeren Frauen und den Muttern mit Sorgelingen in jenen Tagen. 18. Betet jedoch, dass dies nicht im Winter geschieht. 19. Denn dies Tage werden ein solche Bedrängnis mit sich bringen, sie sich Beginn der von Gott geschaffenen Welt bis heute neigegeben hat und auch niemals wiedergeben wird. 20. Und hat der Herr dies Tage nicht verkehrt, so wird niemand jubelieben. Doch der Auserwählten willen, die erwählt hat, hat die Tage verkehrt. 21. Wenn man euch danach sagt, seht, hier ist der Christus, oder seht, dort ist so glaubt es nicht. 22. Denn es werden falsch Christus und falsch Propheten auftreten, die Zeichen und Wunder vollbringen, wenn möglich, sogar die Auserwählten zu verführen. 23. Aber seid wachsam, ich habe euch als im Voraus gesagt. 24. Doch in jenen Tagen, nach dieser großen Bedrängnis, wird sich dies unverfinstern, und der Mond wird sein Licht nicht mehr spenden. 25. Die Stern werden vom Himmel fallen, und die Markte im Himmel werden erschüttert werden. 26. Und dann werden sie den Menschen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. 27. Danach wird sein Engel Orsenden und die Auserwählten von den via Himmelsrichtungen her versammeln, vom Äußersten Ende der oder bis zum Äußersten Ende des Himmels. 28. Lernt vom Feigenborn Diocese Gleichnis, so bald sein Zweige Zart werden und Blatter treiben, erkennt dass der Sommer nahe ist. 29. Ebenso sollt auch wenn all dies geschehen seht, erkennen, dass nahe vorder tur steht. 30. Wahrlich, ich versichere euch, Diocese Geschlecht wird nicht verge hen, bever all dies geschehen ist. 31. Himmel und Erde werden verge hen, doch mein Wort werden niemals verge hen. 32. Doch über jenen Tag und jen Stund weiß. Niemand beskied, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern allein der Vater. 33. Seid wachsam und bleibt aufmerksam, denn wisst nicht, wann die Zeit gekommen ist. 34. Was ist y mit einem Mann, der auf Reisen ging und sein Haus verließ? A Ubertrug seinen Dienern die Verantwortung, jedem sein Aufgab, und wise dem Terhüteren, waxem zu sein. 35. Seid also waxem, denn wist nicht, wann der Herr des Hauses kommt, seis Abend, Mitternacht, beim Harnentre oder frühen Morgen. 36. Damit euch nicht schlafen vor findet, wenn plötzlich zu ruckert. 37. Was ich euch sage, das sage ich allen, blate waxem.